geht's mir immer ase. Dann zitter ich mit, dann schutt ich mit. Dann ist mir wohl, ich hang für das eine Nase. Statt GC auf dem Rasen. Dann schutt ich mit, dann wang ich mit. Und warte auf ein Goal. Ein Goal, ein Goal, ein Goal. Ein Goal, das tut uns wohl. Ist GC meisterhaft, drum hauet's an den Mannen und macht's noch ein Pfannen. Dann zitter ich mit, dann schutt ich mit. Dann ist mir wohl, ich drücke euren Daumen. Er ist schon wie ein Flume. Ich schutte mit, ich fange mit. Und warte auf ein Goal. Ein Goal, ein Goal, ein Goal. Ein Goal, das tut uns wohl.